Live. DJ Session mit Mogwai. Hallo Sektor, einen wunderschönen guten Abend alle da draußen. Hier ist 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session und das wie jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr für euch mit aktuellstem Club Sound. In der ersten Stunde wir mit mir Mogwai von 22 Uhr bis 23 Uhr und das mit den heißesten Neuerscheinungen der Woche. Danach geht es weiter mit einem Gast-DJ. Heute ist es Cyril aus Australien, der spielt dann von 23 Uhr bis 0 Uhr und von 0 bis 1 habe ich für euch dann noch später Nora and Pure aus unserem 1 Live DJ Session Residence Team. Bei mir geht's hier direkt los mit dem ersten Track, der kommt von Frankie Reza und der heißt Chin Yuku und damit wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit 3 Stunden 1 Live DJ Session. Get out there. 1 Live. DJ Session mit Mogwai. JT1 Live DJ Session, das gerade mit mir Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, kommt von Jordan Peak und der Track heißt Peak Time. Hier geht es weiter mit Fatboy Slim und seinem Track Gangster Trippin' im Loki Remix. boy, strip it. Yeah. DJ Session mit Mogwai. Ist 1 live und das mit der 1 live DJ Session, was hier gerade läuft, kommt von den Dub Dogs Fesso und Sarg. Und das ist ihr Blue Monday Cover unter dem Tracknamen How Does It Feel? Hier geht es jetzt weiter mit dem nächsten Cover, ein Pink Cover, Let's Get the Party Started. Und das Cover ist von Luciana, Sängerin aus LA, und Mia Mogwai. Unser Tracker ist Coming Up und der kommt jetzt. Live. DJ Session mit Mogwai. Play to the rhythm. To the rhythm. To the rhythm. We'll be right back. euch läuft 1 Live und das mit 1 Live DJ Session und das gerade mit mir Mogwai und was ich hier gerade spiele, kommt von Morten und Marla und ist ihre neue Single Shock the System und danach geht direkt weiter mit dem nächsten Track, der heißt Closer und kommt von Adriatic und Emmett Fenn. Mogwai. Neuer Track von David Guetta, Kiko und Oliver Giacomoto und ihr Titel heißt Prayer. Ihr hört 1 live und das in der 1 live DJ Session und das immer noch mit mir, Mogwai, in the Mix. Hier geht es jetzt weiter mit dem nächsten Track. Der kommt von Alcatraz. Gimme Love ist ein Klassiker mittlerweile und hier jetzt im neuen Remix von Jerome Ismael. Der kommt jetzt. daybreak. You know you're coming home late. Now let me see you work. Live DJ Session läuft bei euch im Radio und das mit mir Mogwai in the Mix. Gleich um 23 Uhr geht's hier weiter mit unserem Gast DJ Cyril aus Australien und nachher habe ich für euch dann noch Nora and Pure aus unserem 1 Live DJ Session Residence Team. Die spielt dann von 0 bis 1 Uhr für euch. Also bleibt dran, es geht hier wie immer schwer nach vorne. DJ-Session mit Mogwai.